Mit Jörg Adamschak, guten Morgen. Es ist 5:05 und los geht's in dieser Stunde mit Shelby Lynn. I threw these colors down in a fit of rage. My feelings hardly fit onto the page. Paper and gold, aluminum kites, old dark sea is warmer than my eyes. Paper and gold, a watercolor art. Paper van Gogh, Shelby Lynn von ihrem aktuellen Album I Can't Imagine. Damit nochmal willkommen zur Tonart Chansons und Balladen an diesem 3. Oktober. In dieser Stunde wird es unter anderem um James Taylor gehen, um den französischen Sänger Annie, um Steve Skaith und auch um Laurent Perdin. Aber jetzt geht's erstmal um Shelby Lynn, die in Alabama aufgewachsene 46-jährige Sängerin heißt eigentlich Shelby Lynn Moura. Sie ist die ältere Schwester von Alison Moura, die ebenfalls Gitarristin und Sängerin ist und auch unter diesem Namen firmiert. Aber um Verwechslungen vorzubeugen, verzichtet die Schwester Shelby Lynn, von der hier die Rede ist, auf den Familiennamen. Eigentlich ist die Musikerin mal als Country-Sängerin ins Rennen gegangen. Inzwischen ist die aber längst im Singer-Songwriter-Lager angekommen. Und auch auf ihrem aktuellen Album fühlt sie sich in diesem Genre zu Hause. Und Balladen mag sie scheinbar besonders. Shelby Lynn mit Backdoor Front Porch. Thank you. Palmetto morning, dew drips off the mailbox where a letter came, informing me to get back on a big airplane. Been making memories in the wrong place, the wrong address. Blacktop highways, ain't a soul in sight for miles. I'm driving blind. I know it like the back of my abandoned mind. Homesick like this has gotta be a sorry crime, a waste of time. But I always go back in my mind to back door, front porch, window. Back door, front porch, window. Back door, front porch, window. Box was a toast to another time. An empty vessel, a broken heart, and a wasted wine. Oh, but I always go back in my mind to back door, front porch, window. Back door, front porch, window. Back door, front porch, window. Shelby Lynn vom Album I Can't Imagine. Von Shelby Lynn kommen wir zu Chris Stapleton, der in Kentucky aufgewachsen ist, inzwischen aber in Nashville, Tennessee lebt. Ein 37-jähriger Musiker, dessen Wurzeln sicher in der Country- und Bluegrass-Musik liegen, der aber auch Southern Rock und Blues perfekt spielt und singt und vor allen Dingen mit ganzer Leidenschaft. Traveler heißt Chris Stapletons neues Album und darauf ist auch dieser bemerkenswerte Blues zu finden, live aufgenommen. Sometimes I cry während eines Konzertes. Chris Stapleton. Thank you. that I can walk around like I'm alright. And I've been standing with a smile on my face. And I can keep the pain from coming out of my eyes. But sometimes I when I can't do nothing else. Everybody keeps telling me to move on. Oh, but I can't seem to go anywhere without you. 'Cause ever since and every single night you've been gone. Sometimes I cry. When I can't do nothing else. Ein Live-Stück, wie gesagt, Chris Stapleton, Sometimes I Cry, von seinem wirklich sehr schönen Album Traveler. So, und jetzt geht's weiter mit James Taylor. Der ist nämlich einer, der die US-amerikanische Singer-Songwriter-Szene nachhaltig beeinflusst hat. 5 Grammys hat er schon bekommen, aber mit seinem aktuellen, nach 13 Jahren schöpferischer Pause aufgenommenen Album Before This World ist ihm ein besonderes Kunststück gelungen. Platz 1 in den amerikanischen Billboard-Charts, nicht mit einem einzelnen Song, sondern mit dem ganzen Album. Im Jahr 2000 wurde er ja schon in die Rock'n'Roll Hall of Fame und auch in die Singer-Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Insofern ist diese Ehrung eine schöne Erweiterung seiner Anerkennung. Und für den 67-jährigen Sänger und Songschreiber, jetzt hören wir ihn gleich nochmal von seinem so erfolgreichen Album Before This World, und zwar mit einem Ausblick auf den Winter, die Ballade Snow Time. Oriana, Villa del Norte, was no time, it was showtime. It was no time to be lost in downtown Toronto. It was winter time, around dinner time. I'm beginning to see that the sunshine just doesn't want to. From a side street, come a backbeat, pulling on me like the moon falling on the tide. Ay caramba, one note samba, la la la la bamba. Lighting me up inside. They and the heat of the sun and the beat of the talking drum. The light of a tropical moon on a night to remember. Someone summing up, someone just strumming on an old guitar. And every note, the antidote to December. My first impression, some kind of procession, pulling on a long line of fancy dancers. And a band stuck up on a flatbed truck. They were raising a ruckus, swinging for the fences. Exiled Mexican textile working, punching two clocks, sending two paychecks home, boys. Hard work, law-abiding bus riding people, celebration on wheels, destination unknown. It was the heat of the sun and the beat of that talking drum. The light of a tropical moon on a night to remember. Someone summoned up. Yeah. tes yeux comme un air curieux. Il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux. Il y a tout ça. Bien sûr, c'est dur d'être heureux. Le bonheur se cache souvent, ne nous effleure que quand il veut. Peut-être parce qu'il est méfiant, peureux, craintif ou défaillant, preneur de tangentes et déviant. Tu nous complice d'un jet tournant. C'est vrai, c'est vrai. Pour le bonheur, s'il vous plaît. Bien sûr, on se cache pour pleurer. Bien sûr, rien n'est moins sûr que la vérité. Elle assassine sans tuer et laisse à vif écorcher. Y'a trop de froideur dans trop de foyers. Tant de bassesse et d'aigreur pour nous fourvoyer. Peut-être qu'on fuit la vérité. C'est vrai, c'est vrai. La vérité, la vérité. Il y a dans tes yeux comme un air curieux. Il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux. Il y a tout ça. Bien sûr, la vie est hasardeuse, tellement trop courte et capricieuse, injuste, odorante et visqueuse. C'est peut-être une autostoppeuse, déroutante, excitante, farfelue et farceuse, jonchée d'épines et de courbes délicieuses. Peut-être même que c'est une chieuse. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr que la vie est précieuse. Bien sûr, être seul c'est rude. Bien sûr, à deux on est plus fort. Bien sûr que j'y crois encore. Bien sûr que l'amour est plus fort que la mort. Y'a des doutes et des gouttes qui perdent sur nos fronts, des certitudes écœurantes qui nous plombent vers le fond. Peut-être qu'on est des bouffons. C'est vrai, c'est vrai. Et je ne veux plus être un pigeon. Il y a dans tes yeux comme un air curieux. Il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux. Il y a tout ça. Dans tes yeux von Annie hier im Deutschlandradio Kultur um 5:30 Uhr, um 5:30. Das war ein Chanson von diesem französischen Sänger und Gitarristen Annie Cachoui von seinem Album Rodeo Boulevard, auf dem der Musiker tatsächlich eine ganze Menge Stile auslotet. Seine Chansonseite haben wir schon gehört. Es geht aber auch über Ska und Rock bis hin zu bluesigem New Orleans-Stil. Und Oxmo Puccino ist Annie Cachouis Duettpartner. Im nächsten Stück hören wir mal, in welche Richtung das geht. Thank you. j'aime bien l'hiver, l'automne aussi. L'été c'est bien, bien. Le printemps je préfère. Il peut bien pleuvoir ce matin. Ça changera rien. Tout ira bien. En revenant de Rio, j'ai paumé tout le sun qu'il y avait sur ma peau de gringo comme vigile. Et c'était peut-être un voyage de trop. Et là-bas, j'ai pas perdu des kilos, des kilos, des kilos, des kilos, des kilos de trop. Je te veux amusante, respire les vapeurs aromatisantes, le sourire, y en a jamais trop dans ma tisane. Et depuis que printemps et l'hiver se sont remariés à Paris, je reste à l'abri pour chanter avec Anis. À cheval sur la guitare, c'est le trio de Jeannet. Oh, c'est nous les gentils, ben tu connais déjà les rôles. Lâche ton numéro que je l'oublie à cause de l'avalanche de boulot. Je nage en roue libre. Éternel bohémien. Écoute un peu pour que tout aille bien. Rien de bien sans témoin. Pas de vie sans pépin. C'est un blues joyeux, mesdames et messieurs. Signe et souligne Puccino. Tout ira bien von Annie und Oxmo Puccino. 1983 gründete Steve Scaife mit Mike Jones und Richard Wright die Band Latin Quarter. Nachdem die Band Ende der 90er auseinanderfiel, gründeten sie sich 2011 aber neu. Trotzdem sind natürlich die alten Songs nicht vergessen und gehören zum Standardrepertoire. 10 dieser Latin Quarter Klassiker hat Steve Scaife neu aufgenommen, in reduzierter Besetzung diesmal im Trio mit Steve Jeffries und Mary Carrivi. Und das dabei aufgenommene Album, Latin Quarter Album, heißt Bare Bones. Und das ist natürlich ein bisschen programmatisch auch gemeint, auf bis entbeint sozusagen, und es hört sich so an. Ein Ausschnitt der Song No Rope As Long As Time. So, geht ganz leise los. Kommt aber. Of his home, sits gently in his rocking chair, gazing at this land he owns. And there he sees his memories, and there his past. There he smiles his grim smile, strokes his gun, swears he'll make it last. And someone brings the whiskey, someone serves the meal. like the someone in the township, in the mine and in the field, and the someone in the graveyard, someone with their tears. There's someone who can't forget the freedom lost these 100 years. Oh my, you can boast about the gun that's by your bed. Oh my, you can tell me how you're good for all your gaffers yet. And your guns can fire, and your prisons fill, and your yards are open for hanging still. But the guns can shoot, they'll never hit the sky. And there's no road as long as time. Wait till voices silence till the end of time. Freedom don't come easy, don't come bloodless, don't come fast. But in the hearts of the countless people, no past law's gonna stop it pass. Oh man, you can boast about the gun that's by your bed. Oh man, you can tell me how you're good for all your cappers yet. And the guns can fire, and your prisons fill, and your yards are open for hanging still. But your guns can shoot, they'll never hit the sky. There's no rope as long as time. Sometimes you talk to reason, economy and cause. Sometimes you leave and talk to changes. Though he clasps the gun and he talks of love, power ain't this old man's gift. Freedom's no reform. The old man chose his history, and the history stays a history of war. Oh man, you can boast about the gun that's by your bed. Oh man, you can tell me how you're good for all your coppers yet. And your guns to fire, and your prisons fill. You've yards of rope for hanging still. But the guns to shoot, they'll never hit the sky. And there's no rope as long as time. Thank you. Schon mit 4 Jahren begann für Laura Perraudin die Ausbildung an der klassisch-keltischen Harfe, ein immer noch sehr selten benutztes Instrument, vor allen Dingen im modernen Jazz, in Soul und in Folkmusik. 25 Jahre alt ist die Musikerin aus der Bretagne, inzwischen spielt also, wenn man so will, seit 21 Jahren Harfe. Diese Erfahrung ist den neuen Stücken anzuhören. Sehr filigran und variantenreich entwickelt Perraudin ihre Stücke, wie das nächste auch. The Twilight Turns heißt das und es ist zu finden auf dem neuen Album Impressions von Laura Perraudin. Turns from The lamp fills with a pale green glow the trees of the avenue. The old piano plays an air sedate and slow and gay. She bends upon the yellow keys, her head inclines this way. Shy thoughts and gray white eyes and hands that wander as they list. The twilight turns to darker blue with lights of amethyst. The Twilight Turns. Um diese Stücke so spielen zu können, hat sich Laurent Perraudin eine ganz spezielle Harfe bauen lassen. Sie lernte nämlich den versierten Harfenbauer Philippe Volant kennen, der ihr half und der in der Lage war, eine ganz individuelle Harfe zu bauen, nämlich ein chromatisches Instrument, das völlig ohne Pedale funktioniert. Und erst dieser Umbau des Instruments, das Laurent Perraudin inzwischen schon seit 2008 besitzt, ermöglichte es ihr, Stücke wie diese so zu spielen. Impressions heißt das neue Album der Französin, von dem sie jetzt ein letztes Mal zu hören sein wird mit dem Song of Wandering Angus. Peeled sun, the silver apples of the moon, the golden apples of the sun, the silver apples of the moon, the golden apples of the sun, the silver apples of the moon, the golden apples of the sun. Preacher man, gonna tell me where is body lies. Sit it down by the river, not tired, left him there to die. One by one we tumble, one by one we fall. If I had a solution, now, honey, I would fix us all. 'Cause I believe in a world where we all belong. And I'm so tired of seeing every good man gone. Die Amerikanerin Melody Gardot von ihrem aktuellen Album Currency of Man mit dem auch als eindringliches Schwarz-Weiß-Video verfilmten Inhalt dieses Songs Preacher Man. In der nächsten Stunde werden ausschließlich deutsche Interpretinnen und Interpreten und Bands zu Wort kommen, und zwar solche aus dem ehemaligen Ost- und Westteil Deutschlands. Die Songs werden direkt und indirekt mit der deutschen Einheit zu tun haben, deren 25-jähriges Jubiläum wir heute feiern dürfen. Ab 6.05 Uhr geht's los mit dem Soundtrack zur deutschen Einheit. Und einen kleinen Vorgeschmack geben jetzt schon mal Engerling. Inspiriert von den Ereignissen im November 89 in Ostberlin hat die Bluesband Engerling ein Herbstlied geschrieben. Die bewegte Zeit des Aufbruchs und der Veränderung stand im Mittelpunkt. Die Ereignisse überschlugen sich ja damals in der DDR. Jeder Tag brachte eine Fülle neuer Informationen. Für neue Lieder hatten die meisten eigentlich kein offenes Ohr. So ist das Herbstlied von Engerling erst 92 veröffentlicht worden. das nicht eine herrliche Zeit? Jeder war zum Aufruhr bereit. Plötzlich war es allen klar, wo da was zu rühren war, wo da was zu wenden war. Auch die ganz ängstlichen Leute spürte nun den Atem der Zeit. Brave Bürger atmeten frei, schimpften auf die Polizei und die ganze Kumpanei. Viele sind verschwunden oder haben sich vermummt. Haben sich ungeniert, zeitgemäß neu frisiert. Ein neuer Duft in neuer Zeit, eine neu verpackte Süßigkeit, neue Bonbons stimmen froh.